1. Für den Musikmeister, ein Lied zur Begleitung von Saiteninstrumenten, verfasst von David Uhls ein Unterweisung. 2. O Gott, schenk meinem Gebet Aufmerksamkeit und entzieh dich nicht meinem dringenden Flehenem Hilf. 3. Bitte hör mich und antwort mir, D.A.I.C.H. in meiner Chefen Sorg unruhig Heriri und Lord Klager. Für ICH leider unter DM Lambda Feinde und DM Drukter Gottlosen, die Unheil über mich bringen und mich volle Zorn bekämpfen. 5. Mein Herr ist verkrampft sich vor Schmerz in meiner Brust, warend mich die Angst vor DM Todd Wollig überwältigt hat. 6. Furcht und Sitten haben mich ergriffen, so dass ICH von einem Chefen Schorder über die actual Situation bedeckt word. 7. In meiner Verzweiflung wünschte ICH mehr Flügel wie ein Torb, damit ICH wegfliegen und endlich einen Ort der Ruhe finden konnte. 8. ICH word wieten die Fern fliehen und mich in der Einsamkeit der Wust niederlassen, der Gefahr zu entkommen. 9. Eilig word ICH versuchen, einen Citroen Zuflucht sort vor dem Tobendensturm und den zerstörerischen Unwetten des Lebens zu erreichen. 10. Herr Wernigte Eierplane und Stifter Verwirring unter ihnen, den ICH Bierback Taglik gewollt und heftigen Streit innerhalb der Stadt. 11. Tag und Nacht Patro Willieren SIE auf den Stadtmauern, warend im Inneren der Stadt no Unheil, Musel und Bossheit herrschen. 12. Das Verderben ist all gegenwartig, und auf den Fentlichen Marktplatzen Weyerchen unter Drucking und Betrug Niemals von der Stell. 13. Wer ist ein erklärter Feind, der mich beleidigt, konnte ICH es ertragen, wo einem hassevollen Gegner konnte ICH mich verbergen. 14. Doch du bist es, ein Mensch meinsgleichen, mein Gefahrt und mein vertrauter Freund, dem ICH vollkommen vertraut habe. 15. Wir pflegten ein herzlich Gemeinschaft miteinander und gingen gemeinsam im IT der feiernden Mensch in das Haus Gottes. 16. Moge der Tod SIE überraschen und SIE lebendig in das Totenreich hinabfahren, DA Bossheit in Ehrenhausen und Hazen wohnt. 17. ICH hingegen word Gott anrufen, in der festen Gewissheit, das der Herr mir beistehen und mich retten word. 18. Abend, morgen unser Mittagszeit word ICH klagen und sufsen, BIS mein Stimm hört und darauf reagiert. 19. Word me AUSDEM Kampf befreien und mir Frieden schenken, obwohl so viel Menschen gegen mich in den Krieg sehen. 20. Gott der Seat Erseiten auf seinem Thron sitzt, word me Horen und Jean Demutigen, die sich nicht andern und in nicht fürchten. 21. Mein ehemaliger Freund hat sogar Diogenigen Andrefen, die in Frieden mit im Lebten und damit seinen eigenen Bund gebroken. 22. Sein Wort Clan Jens war glatt wie Butter, doch in seinem Hazen Planter Krieg, sein Reed war sanfter als all, aber denig verletzend wie gesagt Schwerter. 23. Überlast den Sorgen dem Herrn, den Wort für dich Sorgen und niemals zulassen, das der gerecht dauerhaft zu voll kommt. 24. Du, Gott, wirst die Morde und Betrüger in das Verderben stürzen, bever SIE halbes Leben erreicht haben, ICH aber vertrau allein auf dich.